und herzlich willkommen zur Ausgabe 46 von Hoaxilla. Ich bin die Hoax Mistress Alexa und neben mir sitzt der Hoax Master Alexander. Hallo zusammen. Wir melden uns zurück nach einer kleinen Pause. Der Hoax Master war nämlich im Dienste des kritischen Denkens unterwegs, außer Landes. Davon wird er sicherlich gleich noch berichten. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal einschalten, vielleicht nochmal kurze Worte zum Ablauf. Wir fangen nach der Einleitung immer an mit einer Story der Woche, deren Wahrheitsgehalt dann am Schluss aufgelöst wird und danach kommt ein ausführliches Thema der Woche. Das wird natürlich jetzt in dieser Folge die GWUB-Konferenz in Wien sein, da brauchen wir es nicht weiter spannend zu machen. Genau. Und ja, ich würde sagen, dann steigen wir gleich mal ein. Ne? Genau, fangen wir an mit der Story der Woche und alle unsere Langzeithörer, wir haben gedacht, wir werden wahrscheinlich den einen oder anderen frischen Hörer haben. Das ist sicherlich sympathischer, Alexas schöne Stimme zu hören als den knöterigen Hoaxmaster. Ja, knöterig ist gut. Aber starten wir jetzt erstmal mit der Story der Woche. Story der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um eine junge Frau, die in Wien arbeitet, aber etwas außerhalb wohnt und deswegen muss sie jeden Tag eine gewisse Strecke mit dem PKW zurücklegen, morgens hin, abends zurück. Und an einem dämmerigen Winterabend ist sie mal wieder auf dem Weg nach Hause, als sie am Straßenrand ein rechteckiges Gerät sieht, das für sie sonnenklar ausschaut wie ein Mikrowellenherd. Erstmal fährt sie dran vorbei, dann überlegt sie sich's aber anders und fährt nochmal zurück und packt das Gerät kurzerhand ein, weil sie meint, so eine Mikrowelle kann man ja auf jeden Fall gebrauchen und wenn sie kaputt ist, dann kann jemand sie bestimmt reparieren. Deswegen packt sie die ins Auto und fährt damit nach Hause. Und einige Zeit später, obwohl es schon sehr spät am Abend ist, klingelt es plötzlich an der Tür. Sie ist natürlich etwas aufgebracht, wer da so spät am Abend noch stört. Und als sie aufmacht, stehen zwei nicht ganz freundliche Polizeibeamte vor der Tür, die sie auffordern, umgehend das Radarüberwachungsgerät herauszugeben, das sie unerlaubterweise vom Straßenrand entfernt hat. Da kannst du mal sehen, man muss nicht unbedingt jeden Sperrmüll mitnehmen, den man so sieht. Ob diese Geschichte tatsächlich den Tatsachen entspricht, klären wir dann natürlich am Ende der Sendung auf. Bis dahin könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, ja, ob tatsächlich jemand meine Starrengast mitgenommen hat. Na, auch eine Art, ja. Genau, da würde ich sagen, dann kommen wir jetzt erstmal natürlich zum großen Thema der Woche, nämlich der GWUB-Konferenz Fakt und Fiktion in Wien vom 2. bis zum 4. Juni. Und da gibt es, glaube ich, einiges zu berichten. Thema der Woche. So, nun geht's ans Thema der Woche. Wie wir schon gesagt haben, diesmal geht es um die GWUB-Konferenz in Wien. Und ich muss anfangen, indem ich mich oute. Ich war nämlich nicht dabei, was ich äußerst schade finde. Und das passiert mir mit Sicherheit auch nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich habe dich da alleine hingeschickt, mehr oder weniger. Und deswegen wäre es für mich auch irgendwie ganz toll, wenn du mal schildern könntest, was du da so alles erlebt hast. Und vor allen Dingen auch vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht bei so einer Konferenz waren, einmal sagst, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. Wie muss man sich sowas vorstellen? Ja, also jetzt alles erstmal zusammenzufassen wäre ein bisschen viel. Deswegen schon mal der Hinweis, wir werden diesmal in unserem Postcards-Diskussion im Forum Unmengen von Fotos und ganz, ganz viele Links haben, wo ihr das dann alles, was ich jetzt schildere, nochmal nachschlagen könnt, denn das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wie läuft so eine Konferenz ab? Sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe es nahezu perfekt organisiert erlebt. Also die Technik hat sehr gut funktioniert. Es gab ein gutes Catering für die Konferenz. Es waren exzellente Referenten vor Ort. Und insgesamt ist die Atmosphäre fantastisch gewesen, möchte ich fast sagen. Mhm. Ich habe es vor allen Dingen als unglaublich entspannend erlebt, unter lauter Skeptikern zu sein, sich mal nicht erklären zu müssen, was ist denn Skeptizismus, warum beschäftigst du dich mit wissenschaftlich-kritischem Denken und warum ist das wichtig, sonst waren alles Gleichgewinnte. Und es war eine ganz tolle Atmosphäre. Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann ging das Ganze mit einem Publikumstag los. Wie viele Leute waren da ungefähr? Genau, also zum Publikumstag muss ich gestehen, da waren wir noch auf der Autobahn. Wir haben das nicht ganz geschafft. Da haben wir nachher auch ein paar O-Töne noch, die das beschreiben. Aber so wie ich gehört habe, waren da also jenseits der 150 Leute. Wow, echt? Publikumstag, der war sehr gut besucht. Ja. Und die hatten tatsächlich ein Platzproblem insofern, dass nicht alle Leute rein konnten. Das hat wo stattgefunden? Im Naturkundlichen Museum in Wien hat das stattgefunden, oder im Naturhistorischen, so heißt es offiziell. Und da gab es also verschiedene Vorträge, da hat Wolfgang Hund, der sich Houdini ja nennt, ja, als Zauberkünstler einige Dinge vorgeführt. Es hat dann nochmal eine homöopathische Überdosierung gegeben und ganz entscheidend beim Publikumstag, ein ganz wichtiger Event, das goldene Brett vom Kopf ist verliehen worden, ja, also ein neuer Preis. Gab's das schon immer oder war das neu? Ist eine Neuschöpfung in diesem Jahr und Peter Straubinger hat das goldene Brett in diesem Jahr gewonnen für seinen Film Am Anfang war das Licht, wo es über Lichtnahrung geht. Genau, da müssten wir eigentlich, da war es jetzt wieder übrigens, auch nochmal drüber berichten. Das ist mir von einigen Leuten auch öfter zitiert worden auf der Konferenz. Wir haben ja auch einige Hörer getroffen. Oder ich vielmehr, die auch gesagt haben, ja, ja, das ist ein Thema, das macht ihr demnächst wieder. Und das war aber eine sehr interessante Aktion, weil Peter Straubinger selber vor Ort war. Die Eltern eines weiteren Kandidierenden oder Nominierten für das für Goldene Brett waren dann dort. Das muss eine relativ interessante Aktion gewesen sein. Wie gesagt, alles, was ich erzähle, könnt ihr dann en Detail auch noch im Forum weiter verlinkt nachlesen. Hast du mit denjenigen, die das miterlebt haben, gesprochen? Wie war das Publikum so? War das total gemischt? Männer, Frauen und Studenten, Nicht-Studenten? Also so, wie ich es geschildert bekommen habe, war es total gemischt und war total gut. Aber da lassen wir vielleicht nachher noch ein paar andere Leute zu Wort kommen, die den Tag ja selber miterlebt haben und dann natürlich eindeutig mehr drüber sagen können. Okay. Ja, das klingt schon mal irgendwie super interessant. Und was für Vorträge gab es dann sonst noch? Dann ging es ja weiter am zweiten Tag mit erstmal ein paar Interna, glaube ich, und dann an die Vorträge wieder, ne? Genau, wie das für einen vernünftigen deutschen Verein sich ja gehört, gab es zunächst mal eine Mitgliederversammlung, wo über einige Dinge gesprochen wurden. Aber auch das fand ich sehr interessant. Und einige hatten mir gesagt, ach, jetzt ist der Publikumstag, ist das Lustigste, jetzt wird's ein bisschen dröge. Habe ich gar nicht so empfunden. Und dann ging es in der Tat mit wissenschaftlichen Vorträgen weiter, die alle sehr, sehr interessant waren. Ich kann es mal ganz kurz hier vom Flyer ablesen. Den Auftrag machte Professor Dr. Edzard Ernst zum Thema Quo Vadis Alternativmedizin. Da kann ich sagen, dass ich ihn interviewen durfte und da haben wir nochmal ein sehr schönes Interview in der klasse. Sendung. Ja. Dann gab es Dr. Michaela Nosek, die über Energie als Metapher in der österreichischen Heilerszene gesprochen hat. Das war eine Medizinanthropologin. Der Mozart-Effekt war ein Vortrag danach von Jakob Pitschnik, der den Vortrag gehalten hat. Und am Samstag, dann am zweiten Tag, gab es dann einen Vortrag von Professor Dr. Timothy Skern on Being a Scientist. Professor Berger hat einen Vortrag zu Statistrix gehalten. Das war ein wunderbares Ding, wo er uns gezeigt hat, wie man ein quantenbeladenes Nano-Hufeisen, was Glück bringen soll, statistisch untersucht und dann Leuten vormachen kann, dass das wirklich gibt und dass das statistisch untersucht und bewiesen ist, war ein super Ding. Okay. Manfred Ruttner, ein Diplom-Ingenieur, hat über Handymythen und Alltagsirrtümer nochmal gesprochen. Ja. Es gab einen sehr interessanten Vortrag von Professor Hergowich zum Thema Quo Vadis Parapsychologie. Da sollte man also auch nochmal, ich sag gleich wo, nochmal nachlesen, was es gegeben hat. Genau. Und am Ende hat es dann nochmal zwei Vorträge gegeben, einmal von Holm Hümmler zu den Erdbebenmaschinen und dann hinterher von Florian Eigner zu den CERN-Mythen. Also alles hochinteressant. Also Erdbebenmaschinen, wahrscheinlich auch das HARP, ne? Das HARP dann ganz genau, das Erdbeben provozieren. Ja, jetzt willst du wahrscheinlich auf das Gleiche hinaus wie ich, nämlich, dass man eine Zusammenfassung ganz interessanterweise auch im Blog der GWUB natürlich nachlesen kann. Genau. Also ich glaube, Bernd Harder hat auch während der Konferenz schon geblockt wie ein Weltmeister, ne? Das war zutiefst beeindruckend. Also Bernd Harder stand die ganze Zeit während der Konferenz an einem Stehtischchen, an einem Laptop und hat wie ein Wahnsinniger getippt und hat also all diese Vorträge, die ich gerade gestellt habe, zusammengefasst, sodass quasi eine Viertelstunde nach Ende der Vorträge die Sachen im Netz standen. Das war wirklich schon großer Sport. Eine Twitter-Wall gab es auch, genau, wie ich miterlebt habe. Das Schöne war, also als ich unterwegs war, sofern mir das möglich war, habe ich natürlich immer wieder so ein bisschen reingeguckt und muss wirklich sagen, die Coverage war ordentlich. Ne? Da konnte man sich ganz gut auf dem Laufenden halten. Ja, wir haben mit einigen Leuten getwittert und das war auch sehr, sehr witzig, da untereinander Tweets sich sozusagen zuzuschicken und nach draußen zu schicken. Und das war schon sehr schön von der Berichterstattung her. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, war dann am Freitagabend, wurde noch zum Heurigen geladen. Auch das war noch eine sehr rustikale und sehr lustige Angelegenheit. Und wie gesagt, also da steht der Austausch unter den Mitgliedern im Vordergrund und jeden kann man ansprechen und viele sprachen dann auch mich an auf unserem Podcast, muss ich sagen. Ich habe einige Hörer getroffen. Vielleicht ganz wichtig noch, der Michael hat seine Special Edition DVD erhalten. Genau, wir haben ja zwei Gewinner, ne? Wir müssen unbedingt noch eine, das ist ein Memo an uns selber, verschicken. Ganz genau. Also wir haben es nicht vergessen, um Gottes Willen. Genau, und da wird es also auch noch einen Plan zu unserer Special Edition DVD des ersten Jahres geben, die ja nochmal quasi nach Rauschentfernung qualitativ aufgebessert ist mit ein paar Specials drin. Die wird es demnächst zum Download geben als Image, sodass sich die jeder selber brennen kann, damit jeder, der das möchte, die rauschentfernten Folgen hören kann. Und zum Zweiten sind wir gerade dabei, das kündige ich auch schon mal an, wer also uns noch unterstützen will, über Flatter hinaus zum Beispiel, und sagt, Mensch, damit auch nächstes Jahr ihr nochmal auf die Konferenz fahren könnt, weil ich das so toll fand, der wird uns vermutlich auch über PayPal vielleicht mit Spenden unterstützen können, und jede Spende größer gleich 5 Euro wird dann mit einer handsignierten DVD als Dankeschön sozusagen gekontert, die er dann zugeschickt bekommt. Da gibt's aber noch mehr Details demnächst drüber, aber eine dieser handsignierten Special Edition DVDs konnte ich überreichen, da gibt's Fotos im Forum, wo ihr das sieht. Das war ganz nett, den Michael mal kennenzulernen, der ja auch ein langer Fan schon von uns ist. Ich habe das Foto gesehen, sehr schön. Ja. Genau, also das war ja, alles cool. Insgesamt eine sehr, sehr schöne Aktion. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass auch gerade Wien als Kulisse für so eine Konferenz sich natürlich wunderbar eignet. Grandios. Wie geht das denn jetzt weiter? Was ist denn nächstes Jahr? Genau. Nächstes Jahr ist es in Berlin, und ich glaube, wir haben in so vielen O-Tönen einen Bezug auf die Konferenz in Wien, vor allen Dingen vom Pressesprecher, vom Vorsitzenden Amadeo Sharma, den ich ja auch interviewen durfte. Da will ich gar nicht vorgreifen, sagen, nächstes Jahr über Christi Himmelfahrt Berlin, und fangt schon mal an zu sparen, das wird ein bisschen teurer. Warum, wird dann auch gesagt. Mhm. Aber es lohnt sich. Ich glaube, so viel kann man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Ne? Definitiv. Mehr Infos gibt's dann noch während der O-Töne und Interviews. Meine Güte, ich ärgere mich immer mehr. Ich hätte mal mitfahren sollen. Aber ich habe natürlich, Grüße, kleiner Insider, auch was Nettes gemacht. Ne? Ja, sollen wir es mal auflösen, wo du warst. Ich meine, die Leute auf der Konferenz wissen es eh schon, da habe ich es schon ausgeplaudert. Okay. Meine Frau musste sich Iron Maiden in Berlin angucken. Musste nicht, wollte. Na gut. Und die Termine überschnitten sich leider. Ja. Aber nächstes Jahr in Berlin haben dann auch alle spätestens die Gelegenheit, die Hoax-Mistress kennenzulernen. Das klingt fast wie eine Drohung. Ach, ist überhaupt es aber nicht. Gar nicht. Ja, die wollten mich ja alle kennenlernen. Das war ja das Problem dabei. Ein letzter Hinweis noch. Wir haben vor einiger Zeit ja schon mal angekündigt, dass es was mit uns und Marc Benecke gibt. Ich glaube, das können wir jetzt auflösen. Das Heft liegt dieser Tage ja im Postkasten. Wir hatten ja irgendwie das unglaubliche Glück, das werden wir vielleicht irgendwann nochmal auflösen, dass Marc mit uns ein Interview machen wollte. Ja, Marc und Lydia, seine Frau. Genau. Und dieses Interview im Skeptiker-Heft ist jetzt erschienen, wo wir nochmal uns ein bisschen ausführlicher vorstellen können. Und da könnt ihr sicherlich nochmal reinlesen. Und mehr zum Skeptiker-Heft gibt's dann nachher natürlich auch noch bei den O-Tönen. Ich glaube, jetzt sollten wir mal ganz schnell einsteigen, den Hoaxilla und Tour-Jingle einspielen und dann mal die Berichterstattung von der Konferenz direkt starten lassen, würde ich sagen, oder? Auf geht's. Hoaxilla on Tour. Küsst die Hand und herzlich willkommen in Wien, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Versuche euch so ein bisschen einen Eindruck davon zu erwecken, wie die Atmosphäre in der schönen Stadt an der Donau war und wie es dann so ist, wenn man vor der Karlskirche einem Akkordeonspieler lauscht. Nach dieser atmosphärischen Einleitung lasse ich euch jetzt alleine mit O-Tönen und Interviews mit Edzard Ernst, Amadeo Sharma, Inge Hüsken, Bernd Harder und immer wenn es zwischendrin vielleicht noch was zu sagen gibt, dann melde ich mich zu Wort, und ansonsten schnuppert so ein bisschen Konferenzluft mit den O-Tönen, und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen Lust und Geschmack bekommt, vielleicht bei der nächsten Konferenz dann selber dabei zu sein. Ja, ich habe jetzt bei mir sitzen Herrn Professor Edzard Ernst, Lehrstuhlinhaber für Alternativmedizin an der Universität Exeter. Ich hoffe, ich habe das richtig formuliert. Sie korrigieren mich, wenn ich es falsch gesagt habe. Nein, ist schon richtig. Das Einzige, was ich vielleicht korrigieren sollte, ehemaliger Lehrstuhlinhaber. Ich bin seit einer Woche Emeritus-Professor. Gut. Herr Professor Ernst, Sie haben in Ihrem Vortrag über komplementärmedizinische Verfahren berichtet und auch darüber, wie man ja versucht, evidenzbasiert diese zu untersuchen. Ich fand hochinteressant den Aspekt, es gibt ja immer wieder in, ich nenne das jetzt einmal Szene der Komplementärmedizin, den Ausspruch, wir können das gar nicht evidenzbasiert vernünftig erforschen, dazu fehlt uns das Geld. Dieses Geld hat nur die pharmazeutische Industrie, die können sich das leisten, große Studien zu machen. Wir können das nicht. Und da hatten Sie so ganz kurz angerissen, dass Sie dieser Ansicht oder diese Aussage nicht teilen können, hatten da auch ein Gegenbeispiel zugegeben. Vielleicht mögen Sie das noch einmal ganz kurz hier wiederholen. Ja, wenn ich darüber vortrage, dann zeige ich dann immer das Bild von dem David Beckham, dem Fußballer, der, als er nach Amerika ging, um da professionell Fußball zu spielen, ein Shirt, ein Trikot bekommen hat, was den Namen einer phytopharmazeutischen Firma trug. Und ich würde mal schätzen, dass diese Firma mehr Geld ausgegeben hat für den Namen auf dem Shirt dieser Mannschaft, als mein Jahresbudget in Exeter ausmacht. Insofern entkräftigt das das Argument, dass da kein Geld da ist. Natürlich ist viel, viel weniger Geld da als in der pharmazeutischen Industrie. Da gibt es keine Milliarden, aber es gibt immerhin Millionen. Und man muss auch sagen, wo ein Wille ist, da wäre schon ein Weg, denn es gibt professionelle Vereinigungen, zum Beispiel von den Homöopathen, die zahlen Mitgliederbeiträge, und wenn da ein gewisser Prozentsatz dieser Mitgliederbeiträge in die Forschung gesteckt würde, dann wäre da schon was möglich, zumindest als Pilotstudien. Irgendwann muss man mal anfangen. Nur das von Befürwortern eben kein Anfang gefördert wird. Die Argumentation ist, dass das alles sehr schwierig ist und dass man große Studien braucht und dass das sehr viel Geld kostet. Das ist vordergründig, aber hintergründig würde ich meinen, sind bei einigen, zumindest konventionellen Anbietern, andere Beweggründe mit im Spiel. Die würden meinen, dass ja, eine klinische Studie kann ja so oder so ausgehen. Das ist ja nicht gesagt, das ist ja eine Überprüfung einer These. Und wenn das eben nicht so ausgeht, wie wir uns das wünschen, dann haben wir viel Geld dafür ausgegeben, um ein unerwünschtes Ergebnis herzustellen. Und das beflügelt natürlich nicht den Impetus solcher Leute. Ja, im Umkehrschluss müsste man dann vielleicht meinen, wenn die sogenannte Industrie keine Wissenschaftsförderung auf dem Gebiet macht, dann hat vielleicht die öffentliche Hand die Pflicht, hier einzugreifen. Denn wenn, wie in Deutschland, 65% der Gesamtbevölkerung in einem Jahr irgendeine komplementärmedizinische Methode anwendet, dann ist es ja von gesundheitspolitischem Interesse herauszufinden, welche Methoden bei welchen Erkrankungen wirken und welche Methoden welche Risiken aufweisen. Ja, da schießt mir spontan, das hatten Sie auch in Ihrem Vortrag noch dieses Argument durch den Kopf, das hatten Sie auch sehr schön widerlegt, und das würde jetzt wahrscheinlich jemand, der Anhänger dieser Behandlungsmethoden ist, auch sagen, ja, man kann das ja gar nicht vernünftig untersuchen. Das ist ja anders als bei rein pharmakologischer Therapie. Wie würden Sie auf diesen Einwand vielleicht noch ganz kurz mit ein paar Worten reagieren? Das kommt ja auch immer wieder. Wir können das gar nicht wirklich untersuchen. Ja, ja, das wird auch gesagt. Und ich habe mir das 18 Jahre angehört, dieses Argument, und bin relativ ermüdet durch diese langen, langen Diskussionen, bin zu dem Schluss gekommen, dass das entweder ein hinters Licht führen der Bevölkerung ist, dieses Argument anzuführen, denn viele Leute verstehen Forschungsmethodik gut genug, um es eigentlich besser wissen zu müssen. Oder wenn sie es eben nicht besser wissen, dann wissen sie es nicht besser, dann sollten sie aber ihren Mund halten. Dann besteht es auf einem Missverständnis dessen, was klinische Studien oder andere Forschungsmethoden erreichen können. Prinzipiell ist es so, dass jede klinische Methode Therapieform, diagnostische Methode oder was immer, in klinischen Studien zu überprüfen ist. Es gibt keinen Grund, die Gründe, die genannt werden, sind, das muss individualisiert gehandhabt werden, das kann man nicht standardisiert einer Gruppe allen das Gleiche geben und der anderen Gruppe Placebo. Mhm. Oder man sagt, das Ganze ist viel holistischer und man kann das nicht in einen Parameter wie Blutdruck oder sonst was packen. Mhm. Es gibt aber Parameter, wo man sehr viel reinpacken kann. Man kann Lebensqualität messen, man kann sogar die Präferenz messen zwischen Methode A und Methode B, wenn die Präferenz der Patienten für eine Methode spricht, dann wäre das ja schon ein Ergebnis. Also das alles sind Missverständnisse darüber, was klinische Studien können oder eben, wie gesagt, ganz schlichtweg Lügen. Jetzt könnte man noch ein drittes Argument ins Feld führen, was dann auch in diesen Kontext hineinpasst, nämlich die Aussage, naja, grundsätzlich, es hilft ja entweder, aber es schadet ja zumindest nicht. Also insofern, vielleicht, wenn es denn nicht hilft, aber es schadet ja nicht, vielleicht muss man es dann ja auch deswegen nicht untersuchen. Auch da hatten Sie zumindest eine sehr interessante Folie in Ihrem Vortrag und auch nochmal Erkenntnisse in einer Klarheit, die ich so noch nicht hatte. Dem stimmen Sie auch nicht so ganz zu, nicht? Ja. Nehmen wir mal an, dass eine Methode unwirksam ist. Und per se nebenwirkungsfrei ist. Ein homöopathisches Mittel hochverdünnt, kein Molekül in den Kügelchen, davon können wir eigentlich keine Nebenwirkungen rational erwarten. Mhm. Dennoch bin ich der Meinung, dass da enorme Risiken drin stecken. Denn wir müssen ja leider feststellen, dass einige Homöopathen nicht die Grenzen ihrer Placebotherapie erkennen und diese Therapie bei ernsten Erkrankungen zur Malaria-Prophylaxe, zur Behandlung von Krebs und anderen ernsten Erkrankungen empfehlen. Und wenn immer das passiert, wenn Sie also eine effektive Methode, denn Krebs, die meisten Krebsformen können behandelt werden, Malaria-Prophylaxe gibt es effektiv und so. Wenn Sie effektive Methoden durch uneffektive Methoden ersetzen, dann setzen Sie gleichzeitig den Patienten einem großen Risiko aus. Ja. Daneben gibt es ganz direkte Risiken von diesen Methoden. Vielleicht nicht bei der Homöopathie, aber bei Akupunktur oder Chirotherapie beispielsweise gibt es ganz handfeste Risiken. In der Chirotherapie zum Beispiel sind etwa 700 Fälle beschrieben worden, bei denen wirklich ernste Komplikationen entstanden sind. Ja. Nach vor allen Dingen Behandlungen der oberen Wirbelsäule. Was dann meist passiert ist, dass eine Arterie zerreißt. Ja. Und dann haben sie einen Schlaganfall und dann einen Schlaganfall können sie sterben. Ja. Das sind also ernste Dinge. Und die Befürworter der Methoden sagen, ja, 700 Fälle hört sich dramatisch an, ist aber wirklich gar nicht so schlimm. Aber ich würde meinen und habe auch gute Belege für diese These, dass wegen eines enormen Underreportings diese 700 Fälle nur die Spitze eines weit, weit größeren Eisbergs ist. Ich würde schätzen, dass wenn es 700 Fälle beschrieben gibt, dass es dann mindestens 7.000 bis 70.000 Fälle tatsächlich existieren. Wir haben in einer Studie festgestellt, dass das Underreporting von chirotherapeutischen Zwischenfällen bei 100% lag. Also keiner der von uns aufgefundenen Fälle schien je irgendwo auf. Es gibt kein Monitoring für diese Zwischenfälle, wie es das in der pharmakologischen Therapie gibt. Mhm. Und wenn Sie nicht hingucken, dann sehen Sie auch nichts. Ja, klar. Ja, vielen Dank zunächst mal, Herr Professor Eins, für diese inhaltlichen Aussagen. Jetzt muss ich noch einmal auf den Eingang unseres Gesprächs eingehen, auf den emeritierten Professor Edzard Ernst. Sie hatten ja auch mal eine Zeit lang mit einem prominenten Mitglied der englischen Königsfamilie etwas Ärger. Und jetzt ist also der Lehrstuhl zunächst mal, oder Sie sind in Deutschland, würde man ja sagen, in Rente geschickt worden oder sind in Rente gegangen. Ihre Arbeit, die Sie ja gerade kurz umrissen haben, die sehr wichtig ist, geht das voran nochmal in Exeter? Wird es einen Nachfolger für Sie geben? Gibt es da Planung oder ist man, verzeihen Sie mir, wenn ich es salopp formuliere, froh, dass man Sie los ist? Ja, wahrscheinlich ist man froh, dass man mich los ist. In Exeter war ich lange Zeit persona non grata. Das ging auf eine Beschwerde von Prinz Charles zurück. Man hat mir damals die Hölle heiß gemacht und jede Unterstützung eingestellt. Die Universität hatte einen Vertrag unterschrieben mit dem Stifter meiner Professur, dass sie 2 Millionen Pfund bereitstellt für meine Forschung. Das ist nicht geschehen. Stattdessen hat man gesagt, man löst den Lehrstuhl auf. Und das drohte mir also seit 5 Jahren, dass ich in Pension gehe und überhaupt nichts hinterher passiert und dass das Ganze sozusagen in den Wind geschossen ist. Mhm. Dann kam der glückliche Zufall, dass mein Dean an der Medical School... Der Dekan, glaube ich, bei uns. Ja, der Dekan hat gewechselt und der neue Mann hatte ein offeneres Ohr für mein Anliegen und wir haben lange Gespräche geführt und er hat dann, ist es ihm dann geglückt, andere Richtlinien durchzusetzen. Und derzeit sieht es so aus, dass ich in Pension gehe und dass man mich also erstmal offiziell los ist. Dass mein Lehrstuhl leider aufgelöst wird, in dem Sinne, dass meine Mitarbeiter alle andere Positionen einnehmen und erstmal weg sind, dass man mich dann aber wieder einstellt, halbtags, um einen Nachfolger zu finden. Und dieser Nachfolger soll dann den Lehrstuhl neu aufbauen, ist vielleicht, würde ich hoffen, ein eher mehr diplomatischer Mensch als ich. Das war, ich habe ja die Konfrontation niemals gescheut, auch nicht mit Mitgliedern des englischen Königshauses. Also ich würde meinem Nachfolger wünschen, dass er da etwas geschickter umgeht, als ich das getan habe. Dann würde er auch eher Forschungsmittel bekommen. Und sicher ist, dass wir jemanden suchen, der primär ein guter Wissenschaftler ist, der ein breites Kreuz hat, sodass er diese vielen Tritte von hinten, oben und links und rechts aushält, dass er ein mutiger Mensch ist, der sich nicht scheut, auch wenn es notwendig ist, in Konfrontationsstellung zu gehen, aber primär ein guter Wissenschaftler ist. Denn das Schlimmste, was passieren würde, wäre aus meiner Sicht zumindest, dass jemand berufen wird, der die Wissenschaft falsch einsetzt und nicht zur Überprüfung von Thesen verwendet, sondern dazu einsetzt, um seine eigenen Steckenpferde, Thesen oder was immer zu belegen, statt zu überprüfen. Vielen Dank, Herr Professor Ernst, für dieses kurze Interview. Gerne. Liebe Freunde von Huxilla, ich habe jetzt eine ganz besondere Ehre. Ich habe nämlich neben mir sitzen Amadeo Sharma, den Vorsitzenden der GWUP, der sich bereit erklärt hat, für unseren Podcast ein Interview zu geben. Herr Sharma, ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle unsere Hörer Sie kennen. Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, ich heiße Amadeo Sharma und habe unter anderem vor etwa 25 Jahren fast die GWUP mitgegründet. Und ich bin selber Ingenieur. Und habe mich aber seit meiner Kindheit sehr stark für Wissenschaft und insbesondere darunter in den Bereichen Evolution zum Beispiel, aber auch Astronomie und vieles andere sehr stark interessiert. Und als mir dann immer wieder neue Behauptungen entgegengekommen sind, habe ich zunächst gedacht, die seien auch wissenschaftlich. Da gab es so Dinge wie Erich von Däniken oder Charles Berlitz mit dem Bermuda-Dreieck. Und das habe ich alles als Kind in mir aufgesogen. Dann erst fiel mir ein, aufgrund von Kritik, dass es durchaus nicht so ist, wie viele das von sich sagen, dass es zum Beispiel mehr Unfälle in dem Bermuda-Dreieck gibt, sondern dass es zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass da einfach nur eine Hypothese aufgebaut worden ist, ohne dass irgendjemand das jemals geprüft hat. Und als es geprüft worden ist, dann ist es zusammengebrochen. Und daraus entstand auch mein Interesse daran, auch kritische Informationen zu haben zunächst einmal über diese Themen. Und als ich gemerkt habe, dass zu vielen dieser Themen es überhaupt keine kritischen Informationen gibt, dann auch irgendwie dazu beizutragen, solche kritische Informationen bereitzustellen. Damals gab es noch nicht das Internet, aber da haben wir durch unsere Zeitschrift und durch andere Methoden, die damals durch Vorträge und so weiter versucht, diese kritische Information auch zur Verfügung zu stellen. Und seitdem bin ich jetzt, zunächst war ich Geschäftsführer der GWOP, inzwischen bin ich Vorsitzender der GWOP, und bin auch involviert in einigen anderen skeptischen Organisationen. Zum Beispiel bin ich auch gleichzeitig im Moment Vorsitzender der Europäischen Skeptikergesellschaft und bin auch im Exekutivkomitee von CSI, früher SciCop genannt. Okay. Schau mal, wie wichtig finden Sie es, dass Skeptiker sich zumindest landesweit, europaweit, weltweit organisieren und einen Verein gründen und versuchen, über einen Verein ja ihre Interessen zu vertreten oder ihr Werk zu tun, wenn ich es mal salopp formulieren darf? Macht es Sinn, Mitglied eines Vereins zu werden, wenn man sagt, ich glaube, ich bin dem wissenschaftlich-kritischen Denken zugetan? Und welche Vorteile, würden Sie sagen, hat es zum Beispiel, Mitglied der GWOP zu werden? Es ist einfach eine Beobachtung, dass an sich müsste es uns gar nicht geben, wenn es zum Beispiel wissenschaftliche Gesellschaften gäbe und andere, die von sich aus, wenn es zu unsinnigen Behauptungen kommen würde, entsprechende Informationen zur Verfügung stellen würden, wenn es genug kritisches Denken gäbe in den Schulen und so weiter. Aber leider ist das nicht so, und wir füllen diese Lücke, um einfach dort auch das kritische Denken zu fördern. Welche Methoden gibt es? Denn wir können auch nicht über alles informieren. Wie kann ich selber etwas prüfen mit den Methoden, die wir aus der Wissenschaft kennen, die aber an sich nur kritische Methoden sind, die auch auf das Alltagsleben mit angewandt werden können. Und ich denke, es macht schon Sinn, Mitglied der GWOP zu sein, wenn man Wissenschaft fördern will, wenn man auch das wissenschaftliche kritische Denken verpflichtet fühlt. Denn wir leisten eine Arbeit hier, wo viele andere das nicht tun. Das ist ja auch ganz kurz der Grund, das wisst ihr ja auch alle da draußen, warum Alex und ich dann Anfang dieses Jahres der GWOP auch beigetreten sind. Und wir bereuen das auch bis heute nicht und sind sehr froh, jetzt auch dieses Netzwerk mit nutzen zu können. Und diese Konferenz ist für mich nochmal der ganz klare Beleg, dass es eine gute Entscheidung war, auch hier an der Konferenz teilzunehmen. Vielleicht ein Satz zur Konferenz. Wie zufrieden sind Sie hier mit der Konferenz? Wir sitzen hier gerade im wunderbaren Kuppelsaal der TU Wien. Die Konferenz neigt sich jetzt zum Ende. Wir haben noch eine Nachmittagssession, dann ist es vorbei. So all in all, wie hat Ihnen die Konferenz als Vorsitzenden gefallen? Wie haben Sie es erlebt? Also bisher, muss ich sagen, war sehr gut gewesen und es hat mir auch sehr gut gefallen. Und es freut mich immer wieder, dass ich auch selber, obwohl ich jetzt schon fast 25 Jahren dabei bin, immer wieder was Neues zu lernen, auch über zum Beispiel bestimmte Statistiktricks, wie hier berichtet worden ist, auch das eine oder andere neu zu lernen, obwohl wir uns auch relativ lange mit möglichen Fehlern bei der Statistik uns befassen. Und da denke ich, lohnt es sich auch sehr, zu einer solchen Konferenz zu kommen, denn man hat Spaß, man trifft viele interessante Menschen natürlich, aber man lernt auch immer wieder das eine oder andere Neue, selbst wenn man bei den letzten 10 Konferenzen dabei gewesen ist. Im nächsten Jahr, das hatten Sie angekündigt, wird die Konferenz in Berlin sein. Also vielleicht für viele unserer Hörer aus deutschen Landen besser zu erreichen als Wien unter Umständen. Aber das wird eine ganz besondere Konferenz. Vielleicht geben Sie noch mal einen kurzen Ausblick auf die Konferenz 2012. Was ist da so Besonderes an? Ich sage schon mal vorab, das wird sich auf jeden Fall lohnen zu kommen. Aber vielleicht sagen Sie noch ein paar Worte zur Konferenz 2012. 2012 wird es nicht nur eine GWOP-Konferenz sein, sondern es wird eine World Conference, World Skeptics Conference sein. Und dort werden wir eine Reihe von Themen behandeln, wovon ganz sicher schon ist, dass wir das Thema Evolution und Kreationismus als eines der Schwerpunkte haben werden, weil das auch ein Thema ist, womit wir uns leider immer mehr befassen müssen. Es drängt auf die Deutschmarken. Und dann ist auch der Bereich Medizin und alternative Medizin, das ist ja ein Dauerthema, weil es auch so viel Unterstützung bekommt von inzwischen auch von Verbänden und von Pharmakonzernen und so weiter, dass dort wirklich eine kritische oder eine dauernde kritische Stellungnahme erforderlich ist. Es ist auch nicht mehr wie früher vielleicht ein rein deutsches oder ein europäisches Problem, ist ein weltweites Problem. Ob es in Europa ist oder in Amerika oder in Asien, das Problem ist das gleiche. Und da ist auch die internationale Komponente dort sehr wichtig für uns. Mhm. Also klingt spannend, kommt hin und könnt uns treffen, könnt andere spannende Leute treffen. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Schau mal, haben Sie noch einen letzten Satz für unsere Hörer, etwas, das Sie Ihnen nochmal mitgeben wollen? Wir haben das gestern gehabt, eine Take-Home-Message für unsere Hörer. Spielt Ihnen da spontan was ein? Ja, mir würde es spontan einfallen. Sicherlich ist es so, dass auch im Privaten und im Freundeskreis diese Themen immer wieder angesprochen werden. Trauen Sie sich ganz einfach auch mal die kritische Version davon zu erläutern und einfach kritisch dazu Stellung zu nehmen und nicht zu sagen, okay, ich befasse mich nicht damit, um niemanden zu nahe zu treten. Aber dabei sollte man immer vorsichtig und auch wirklich sachlich bleiben. Wunderbar. Herr Schammer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis demnächst einmal. Dankeschön. Ja, nach diesen beiden Interviews könnte man jetzt natürlich den Eindruck gewinnen, dass so eine GWOP-Konferenz, so eine Skeptiker-Konferenz aus lauter Menschen mit riesigen Gehirnen besteht, die den ganzen Tag nur denken und die unter Umständen zum Lachen auch nur in den Keller gehen. Und damit ihr da nicht diesen falschen Eindruck gewinnt, möchte ich euch ja ganz gerne noch ein paar Töne und ein paar atmosphärische Klänge vom heurigen Abend einspielen, wo ihr dann mitbekommt, dass Skeptiker durchaus auch mal Spaß verstehen und Waffen wir gerade sein lassen können. Ja, wie ihr hören könnt, war da die Stimmung sehr, sehr gut und der Heurigen hat auch gut geschmeckt und war ganz süffig und wir hatten eine Menge Spaß an dem Abend und ich will euch gar nicht langweilen, aber ihr hört schon, dass auch der Skeptiker an sich und die Skeptikerin an sich durchaus in der Lage ist, ein nettes Fest zu feiern. Und das war ein sehr, sehr entspannter Abend und man hat viele sehr interessante Gespräche führen können und also auch das ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Konferenz. Aber jetzt erstmal noch einmal weitere O-Töne. Jetzt habe ich gerade Bernd Hader neben mir stehen, der ja vielen wahrscheinlich auch bekannt sein wird. Und Bernd, weil ich ihn selber so schön finde, weil du was anderes machst als wir. Du bist nämlich immer tagesaktuell in deinem Blog. Sag doch mal unseren Hörern mit drei Sätzen, warum es Sinn macht, nicht nur Huxeler Podcast zu hören, was natürlich oberste Priorität hat, sondern warum es auch sicherlich Sinn macht, und wir verlinken ja oft genug auf deinen Blog, es Sinn macht, deinen Blog zu lesen. Warum ist der gut? Und lob dich mal ein bisschen selber. Und sag mal, was du machst in deinem Blog vor allen Dingen. Ich kann nichts anderes, weil ich bin, ja, wenn man das sagen kann, gelernter Journalist. Also habe richtig eine Ausbildung als Redakteur, ja, und kann eigentlich nicht viel anderes als schreiben. Also ich wollte nie zum Fernsehen oder nie zum Rundfunk und ich habe es eher noch so mit dem gedruckten Wort. Und da geht es auch noch sehr vielen anderen so, die das halt lieber nachlesen wollen und deshalb mache ich das. Wunderbar. Insgesamt, Bernd, du so als Pressesprecher der GWOP, wie zufrieden bist du mit der Konferenz? Wir haben jetzt noch eine Session vor uns, dann ist die Konferenz gelaufen. Ich glaube, man kann schon ein Fazit ziehen. Wie hast du es gefunden? Also Publikumstag war extrem klasse, war auch mal was ganz anderes als sonst. Also wir hatten, glaube ich, noch nie die Situation, dass abends dann tatsächlich auch die Kritisierten selber aufgetaucht sind. Eine der Kritisierten hat sogar ein Buch von mir gekauft und sich signieren lassen, was ich sehr, sehr eindrucksvoll fand. Die schien sich also ganz gut zu amüsieren, jetzt bis auf die Teile, die sie unmittelbar persönlich betroffen haben. Das Ganze war knallvoll, hatten wir auch so noch nie erlebt. Also Wien war ein tolles Pflaster für den Publikumstag auf jeden Fall. Und die Hauptkonferenz hat auch großen Spaß gemacht von den Räumlichkeiten her. Die Referenten waren nicht abgehoben, also selbst ich habe fast alles verstanden, hoffe auch, dass ich alles richtig im Blog wiedergegeben habe und konnte relativ gut das Ganze mitschreiben. Also es hat jeder verständlich geredet und war okay. Genau, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich habe ja das Glück gehabt, Edzard Ernst zu interviewen. Natürlich kann ich nicht alle Referenten nerven und nach Interviews fragen. Wenn ihr wissen möchtet, was sonst noch so in den Vorträgen gelaufen ist, auf alle Fälle in den Blog reinschauen, wo Bernd die Sachen schön zusammengefasst hat. Und eigentlich dann als Empfehlung, wer wirklich das alles hören will, muss 2012 nach Berlin kommen, oder? Auf jeden Fall 2012 nach Berlin. Das Kuriose ist ja, das soll ja eine Weltskeptikerkonferenz werden. Hatten wir zuletzt 1998 in Deutschland, in Heidelberg. Und damals war das Motto Prophets of Doomsday, also kurz vor der Jahrtausendwende. Ja. Eigentlich könnten wir das Motto 1:1 für nächstes Jahr übernehmen, denn schon wieder ist in einem Weltuntergangsjahr nämlich 2012 die Weltkonferenz in Deutschland. Also irgendwann muss doch eigentlich mal was passieren. Das ist ein guter Hinweis und wir werden ja dann 2013 über den Weltuntergang 2012 berichten, wie ihr sicherlich wisst. Bernd, ich danke dir ganz herzlich. Hast du noch einen letzten Satz für unsere Hörer? Irgendwas, was du unseren Hörern auf dem Weg mitgeben möchtest? Immer schön skeptisch bleiben. Danke dir, Bernd. Jetzt bin ich ein Städtchen weitergegangen, denn neben Bernd Harder steht Inge Hüsken, die Chefredakteurin des Skeptikers. Und hier im Rahmen der Konferenz haben wir so eine Idee gehabt, insgesamt, da war der Sebastian Bartuschek auch dran beteiligt, nämlich, dass wir im Podcast, immer wenn ein neuer Skeptiker ansteht, euch über die aktuellen Themen der nächsten Ausgabe informieren, damit ihr euch entscheiden könnt, vielleicht erstmal Einzelhefte zu bestellen und später vielleicht Abonnent zu werden. Und Inge, was ist denn im nächsten Skeptiker so Thema? Im nächsten Skeptiker haben wir zwei große Themen. Das eine Thema, das klingt zuerst ein bisschen seltsam. Es geht nämlich um Sonnenfinsternisse und die Frage, ob sie Erdbeben erzeugen. Aha. Klingt kurios, gebe ich zu, wird aber trotzdem gerne im Internet geraunt. Mhm. Und da hat sich einer von unseren Autoren hingesetzt und das Ganze mit den Mitteln der Statistik überprüft. Okay. Ja, ich kann schon vorwegnehmen, wir können Entwarnung geben, ist natürlich nichts dran, okay. Aber er zeigt uns halt, warum nicht. Mhm. Zweites großes Thema passt zu Österreich, wo wir hier gerade sind, und da fasst Erich Eder eine Studie zusammen zum Glauben von Wiener Gymnasiasten, einmal an Psi-Phänomene und klassischen Aberglauben und an religiöse Phänomene. Mhm. Die Studie ist in einem Fachjournal erschienen. Erich Eder hat zusammen mit anderen Autoren, Andreas Hergowich zum Beispiel, verfasst. Der nachher ja noch sprechen wird. Genau. Und die hat er für uns kurz journalistisch zusammengefasst. Aha. Das sind die zwei großen Themen, die wir haben. Ansonsten haben wir noch einige Sachen im Magazin, das ja bekanntlich von Bernd Harder betreut wird. Bernd, möchtest du noch mal sagen, was im Magazin Teil der nächsten Ausgabe ist? Ich habe sie ja so herrlich beieinander stehen hier. Tja, also da ist irgendwie eine Geschichte über so zwei komische Vögel drin, die da irgend sowas mit Podcasts und seltsamen Themen machen, sehen auch ganz komisch aus auf den Fotos. Also bin ich selber mal gespannt, wie das im Druck rauskommt. Okay. Und das andere, was noch drin ist im Magazin? Dann wird mal Benecke über seine Fernsehsendung berichten, wo er diese Magnetmenschen getestet oder aufgeklärt hat, also zu erklären, wie das Phänomen funktioniert. Also es sind auch ein paar schöne Fotos dabei aus der Sendung selbst, warum Teller und irgendwelches Zeug, Löffel, Gabel so an einem haften, wie das funktioniert, das wird so ein bisschen erklärt. Also wer die Sendung nicht gesehen hat, was die wenigsten waren, weil das irgendeine RTL-Magazinsendung war nachmittags, und so ein Zeug halt. Ja, wobei bei Marc ja die Frage sich aufdrängt, sind die lebend, die magnetischen Menschen, oder tot? Wer das rausfinden will, muss dann den Skeptiker lesen. Auch das muss bei Marc ja nicht ganz viel heißen, ja, genau. Aber gut. Sonst noch ein Thema, was dir so spontan einfällt, auf das man hinweisen müsste? Fällt mir vielleicht jetzt bei Marc Benecke ein, obwohl er nicht der Autor ist. Porphyrie und Vampir. Okay. Mhm. Und Sebastian hat, glaube ich, noch eine Nummer drin über die Pagan-Konferenz, auf der er war. Ne? Ja, der hat sogar zwei Nummern drin. Der hat einmal die Pagan-Conference, auf der war. Und dann hat er ein Interview drin mit Arik Platzek. Wunderbar. Ah ja, und es ist auch noch ein Thema drin, das bei euch im Podcast auch schon gelaufen ist, nämlich ein Interview mit dem Mondverschwörungsregisseur. Das habe ich dann selber gemacht. Ah, auch sehr schön. Also noch mehr Informationen über Thomas Frickel vom Bernd nochmal interviewt. Also, wie ihr merkt, ein prall befülltes Heft und ja. Der Skeptiker eignet sich wunderbar, um ihn zwischendurch nochmal zu lesen, wenn man alle Podcasts gehört hat. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr was gesagt habt dazu und bis demnächst mal. Wir befinden uns auf der Rückfahrt von der WUB-Konferenz und wir haben hier das Glück, dass einer der Rhein-Ruhr-Skeptiker uns seinen Wagen und seine Fahrkünste angeboten hat, um uns nach Wien und auch zurück zu kutschieren. Das ist der Peter O. Indo, so kann man ihn auch im Internet finden. Und ich habe ja im Rahmen der Konferenz, also Edzard Ernst als Referent interviewen dürfen, habe natürlich sehr viele offizielle Mitglieder der GWOP, die dann mit den Mandanten vor Ort waren, interviewen können. Und was vielleicht noch fehlt, ist, Peter, du verzeihst mir das, die Stimme aus dem Volk, also das normale GWOP-Mitglied. Ja. Da habe ich es so ein bisschen versäumt, nochmal ein Fazit über die Konferenz einzuholen. Und vielleicht können wir das ja hier an dieser Stelle einmal nachholen. Wie hast du die Konferenz erlebt? Du hast ja, glaube ich, auch schon einige Konferenzen mitgemacht. Ja, das war für mich meine sechste Konferenz. Und ich muss auch sagen, es war eigentlich die beste. Aha. Hat natürlich viel damit zu tun, dass es in Wien stattgefunden hat. Und Wien ist einfach eine grandiose Stadt. Dann so ein gewisser österreichischer Schmäh, der über allem lag. Also man nahm sich insgesamt nicht so ernst und hat trotzdem sehr viel Ernstes und Wichtiges und Bedeutsames rübergebracht. Mhm. Wie hast du die Vorträge erlebt? Du hast ja, glaube ich, alle Vorträge auch angeguckt im Rahmen der Hauptkonferenz. Wie ist da so dein Fazit? Ja, es war schon auf einem recht hohen Niveau und ich bin selbst kein Akademiker, würde man mal sagen, ich wäre fast einer geworden. Und fand es einerseits auf einem sehr hohen Niveau, das heißt, es würde man nicht unbedingt als volkstümlich oder volkshochschultauglich bezeichnen, aber für jemanden, der sich in diesem ganzen Bereich ein wenig auskennt, war es auf jeden Fall sehr informativ, hat mich sehr weitergebracht und es waren ja auch so sehr verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Handystrahlung oder was man als eine Verschwörungstheorie bezeichnen kann. Da ging es halt darum, ob man mit diesem HARP-Antennensystem, was in Alaska, glaube ich, steht, Erdbeben auslösen kann. Also das war schon sehr, sehr interessant für mich. Und ich werde auf jeden Fall auch zur nächsten Konferenz gehen, die übrigens dann im Rahmen des Weltskeptiker-Tages in Berlin stattfinden wird. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, also ich glaube, das ist das Fazit, was alle ziehen. Man sollte sich unbedingt die GWOP-Konferenzen anschauen und insbesondere im nächsten Jahr wahrscheinlich die Gelegenheit nutzen, sogar auch internationale Größen der Skeptiker-Szene zu sehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das wird nochmal, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte und ich freue mich jetzt schon drauf. Wunderbar, Peter. Dann lasse ich dich jetzt fahren, auch vor dem Hintergrund, dass ich dann heile in Münster ankommen möchte. Und danke dir ganz herzlich. Ja, gern geschehen. So, das soll es mit der Berichterstattung von der GWOP-Konferenz mal dann auch sein. Ihr habt, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, habt verschiedene Leute mal gehört, die von der Konferenz berichtet haben. Und ich hoffe, euch damit einen gewissen Überblick über die Konferenz gegeben zu haben. Und dann bleibt uns jetzt nur noch die Story der Woche aufzulösen. Die Auflösung. Ja, ich muss sagen, ich finde die Geschichte einfach herrlich. Ich finde sie so niedlich und sie hat ja auch fast den Anschein, als hätte sie sich so zutragen können, hat sie aber wohl nicht. Also man findet diese Geschichte, ist natürlich eine moderne Sage, auf der schönen Seite sagen.at und als Quelle ist hier aber wieder Bretnich angegeben, die Spinne in der Yucca-Palme, Seite 44. Also wer das nochmal nachlesen will, wird natürlich auch wieder ins Forum gestellt, aber dort kann man sich die Geschichte nochmal angucken. Und ich finde es einfach nur schön, ist aber leider so nie passiert. Ja, manchmal erzählen wir halt auch unwahre Geschichten. Ja, aber es könnte ja auch mal wieder eine wahre dabei sein, wer weiß. Genau so ist es. Vielleicht gehen wir an dieser Stelle, obwohl wir das sonst nicht machen, aber diesmal machen wir es vielleicht, weil auch unsere nächste Sendung nochmal eine ganz besondere sein wird, glaube ich. Spoilern wir mal einmal hier in der Sendung. Normalerweise gibt es immer auf Facebook unter der Woche einen Tipp auf die nächste Woche, aber ich glaube, das ist so eine gute Geschichte, die wir jetzt noch in der Pipeline haben. Da sagen wir es einfach mal. Ja, vor allen Dingen, weil wir dann auch nochmal auf eine bestimmte Sache nächstes Wochenende hinweisen können. Also es wird gehen um den Science Slam nächsten Sonntag und da am nächsten Samstag einer in Siegen stattfindet, ist es an der Zeit, da nochmal massiv Werbung zu machen. Wir waren letzten Freitag dort in Münster und haben uns das mal angeschaut. Für mich war das das erste Mal und ich bin total begeistert. Macht super viel Spaß, ist ein toller Event. Und wer die Möglichkeit hat, sich das in Siegen anzuschauen, sollte das unbedingt, unbedingt, unbedingt machen. Ganz genau, weil nämlich auch der GWOP-eigene Sebastian Bartoszek genau, dort nochmal slammt. Dort auch auftreten wird. Und der Vortrag ist der Hammer, echt. Genau, der war schon ziemlich gut, muss man schon sagen. Und in der nächsten Woche dann also nochmal Hoaxilla on Tour vom Science Slam mit Interviews, Berichterstattung vor Ort nochmal. Wir haben also einen Slammer begleitet sozusagen im Rahmen dieses Science Slams. Und wir haben, glaube ich, noch eine ganz weitere, sehr interessante Persönlichkeit, die wir interviewen. Das verraten wir aber noch nicht. Da machen wir noch einen Deckel drauf. Und Und dann gibt's aber auch mal wieder eine normale Folge, gell? Genau, dann gehen wir wieder zu unserem normalen Konzept, über das Alex und ich ein Thema vorbereiten und darüber berichten werden. Also mit diesen Worten entlassen wir euch in die Woche. Und sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auf iTunes oder einer der anderen Podcasts. Podcast eingeht. Führung. Luxella ist eine Recruiting Production aus dem Jahr 2011. Rufen hat zu dem Wunsch geäußert, dass wir doch in unserem Podcast und in die Berichterstattung über die Konferenz noch irgendwas einbauen, was deutlich macht, dass Skeptiker durchaus Spaß haben können, Rufen. Das hast du jetzt gesagt und jetzt zeig das doch mal. Mit 1, 2, 3 Witzen. Nein, also ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr unterhaltsame Runde, in der wir hier sind, ja, wo wir schon waren. Und es ist irgendwie, der Humor kommt nicht zu kurz. Ja. Also man lernt viel, man tauscht sich aus, man diskutiert, aber man hat auf jeden Fall auch guten Humor und eine Menge Spaß. Okay. Ja, und das macht es halt auch aus. Aber also wir bedanken uns jetzt offiziell auch nochmal bei den Illuminaten für das Sponsoring der Konferenz, genauso wie CIA und ähnliches. Ja. Genau. Wir haben ja so viel Geld bekommen, dass wir teilweise gar nicht mehr wissen, wohin damit. Ja gut, also um das auch noch... Ja, wir sitzen jetzt hier natürlich auch am Ende der Konferenz hier mit dem Forscher natürlich zusammen und essen hier gerade Kaviar von goldenen Tellern. Human American und so, das sieht man ja nicht, das ist ja hier nicht... Nee, aber wir können das ja nochmal kurz beschreiben, ne? Also Sekt, Champagner... Wildschwein, wir haben hier wirklich aufgetischt wie zu Königszeiten, also König Athos wäre auf jeden Fall neidisch, ja? So ist es. Und wir haben auch schon ein oder zwei Lokalrunden geschmissen, weil immer das Geld, was da ständig überwiesen wird, ist natürlich schon ein höherer Betrag. Der Mitgliedsbeitrag, ja, und dann auch natürlich dann die Spenden, die uns dann zugeleitet werden, ne, von der pharmazeutischen Industrie. Genau, da auch wieder der Aufruf, liebe Homöopathen, wenn wir auch über euch mal ein bisschen wohlwollend berichten sollen. Genau, also es ist praktisch wie eine Auktion. Wir machen das, also praktisch wer am meisten bietet, ja. Ja. Wir sind offen für Vorschläge. Ja, und vor allen Dingen bei der großen Konferenz 2012 in Berlin, die ja sogar internationalen Charakter haben wird. Also wer da nochmal so ein, sagen wir auch ruhig mal eine Summe, so 50.000 Euro wieder reinschießt. Also dieses Jahr hatten wir 25.000, jetzt von dem wir 10.000 hier fürs Essen verbraucht haben. Dann lasst die Gelder fließen. Es war eine Feier, sie war der Versicherungsbranche würdig. Und mit diesem Schlusswort des Facebookers, wenn ich dich mal so bezeichnen darf, beschließen wir das mal und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr wird. Und da wird Huxilla sicherlich wieder von der Konferenz berichten. Es wird auf jeden Fall dekadenter. Darauf hoffe ich doch. Ja. Aber immer schön skeptisch bleiben. Genau.